what we're looking for. Muscles are burning on the dance floor. I'm with ya at the sex machine. The girls are wet and wanna see my body. And my wave of hair. All the chicas scream, oh yeah, I'm hot. Not hotter than hot. And all the girls just call me God. Er hat den Swag, knallt alles weg. Wer kann, der kann. Es hat keinen Zweck, weil ist Jack. Liegt bei Frauen oft Hand an. Der heiße Micha, Micha, der heiße Micha. So heiß, der heiße Micha, Micha, der heiße Micha. So heiß, der heiße Micha. Micha, Micha, so heiß, so ultra mega heiß. Heißer als heiß. Der heiße Micha. Micha, Micha, so heiß, so ultra mega heiß. Heißer als heiß. Freedom is what we're looking for. Muscles are burning on the dance floor. I'm Micha at the sex machine. The girls are wet and wanna see my body and my wavy hair. All the chicas scream, oh yeah, I'm hot. Now I'm hotter than hot, and all the girls just call me God. Hat den Swag, knallt alles weg. Wer kann, der kann. Es hat keinen Zweck, weil ist Jack. Liegt bei Frauen oft Hand an. Der heiße Micha, Micha, der heiße Micha. So heiß, der heiße Micha, Micha, der heiße Micha. So heiß, der heiße Micha. Micha, Micha, so heiß. Was für ein Wahnsinn. Jetzt gibt es schon zwei heiße Micha.